Neuntens. Für Armut und Rückständigkeit in anderen Teilen der Welt tragen westliche Industriestaaten die Hauptverantwortung. Das Postulat. Die westlichen Industriestaaten sind nicht nur für die sozialen und ökologischen Probleme in ihren eigenen Ländern verantwortlich, sondern auch für die meisten Ursachen von Elend in der sogenannten Dritten Welt, insbesondere in Afrika. Erst mit der von Europa ausgehenden Industrialisierung entwickelten sich die kapitalistische Produktionsweise und der verschwenderische Lebensstil, der zu einem immer höheren Verbrauch von Rohstoffen und zur Verbrennung von immer mehr fossilen Energien führt. Der Westen und der weltweit verbreitete westlich geprägte Lebensstil sind schuld an der Erderwärmung und tragen die Verantwortung dafür, dass wir späteren Generationen wahrscheinlich einen ausgeplünderten, lebensfeindlichen Planeten überlassen. Die westliche Kolonialherrschaft hat in den meisten Kolonien funktionierende traditionelle Strukturen zerstört und in das seit Jahrtausenden in der einen oder anderen Form bestehende Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur eingegriffen. Schreckliche Bürgerkriege sind die Folge willkürlicher kolonialer Grenzziehungen. Rohstoffarme Länder der Dritten Welt werden vom Westen schnöde vernachlässigt oder allenfalls zur Ausbeutung billiger Arbeitskraft, etwa in der Textilindustrie, genutzt. Bei rohstoffreichen Ländern dagegen stützt der Westen korrupte Machthaber, um billig an Rohstoffe zu kommen. Außerdem beutet der Westen die Dritte Welt intellektuell aus, indem er die dünn gesäten Bildungseliten dieser Länder mit attraktiven Jobangeboten lockt und so zur Auswanderung veranlasst. Da ist es kein Wunder, dass viele dieser Länder rückständig bleiben. Der Wohlstand der westlichen Industriestaaten, auch, Zitat, deutscher Wohlstand, funktioniert nur auf Kosten anderer. Zitat Ende. Darum freut sich Sidney Genies im Berliner Tagesspiegel ganz zu Recht darüber, dass hungerstreikende Flüchtlinge in Berlin, Zitat, den Touristen ihre Kitschbilder versauen. All das provoziert Streit und Unbehagen. Endlich. Denn es zeigt, das ist der Preis für den Wohlstand. Andere bezahlen dafür. Mit ihrem Leben, ihrer Würde. Auch Berlin geht es gut, weil es anderen so viel schlechter geht. Das ist gewollt von der Politik, weil die weiß, dass das beim Wähler gut ankommt. Zitat Ende. Der Westen verhindert auch weiterhin, dass diese Länder der Dritten Welt wirtschaftlich hochkommen, indem er sie mittlerweile im Bündnis mit China mit billigen Industriewaren überschwemmt. Soweit diese Länder selber zuliefern dürfen, meist bei einfachen Konsumgütern wie Textilien, bewirkt die Nachfrage- und Preissetzungsmacht der Industriestaaten ausbeuterische Niedriglöhne und verheerende Arbeitsbedingungen. Als Ende April 2013 in Dhaka in Bangladesch eine Textilfabrik einstürzte und mehr als 400 Menschen unter sich begrub, die meisten davon Frauen, wirkte das zwar wie ein Fanal, das kurzfristig die westlichen Medien beherrschte. Aber wie Lennart Laberenz zu Recht bemerkte, Zitat, blieb das Fundament, auf dem diese Industrie ruht, unversehrt. Die Ausbeutung, das Prinzip der Armut, die Zerstörung der Umwelt ist die Basis, auf der sie funktioniert, ihr grundsätzliches Prinzip. Zitat Ende. Die Wirklichkeit. Dieses Zitat zeigt ein ewiges Missverständnis des Tugendwahns. Nicht die Intentionen entscheiden darüber, ob eine Entwicklung segensreich ist, sondern ihre tatsächlichen Wirkungen. Der weltweite Wettbewerb um niedrige Kosten hat überhaupt erst die Textilindustrie in Bangladesch möglich gemacht. Dieser Wettbewerb ist legitim. Die Geschichte von Bangladesch ist exemplarisch. Im Jahre 1947, zum Ende der britischen Kolonialherrschaft, lebten auf dem Gebiet des heutigen Bangladesch, das etwa doppelt so groß wie Bayern ist, rund 35 Millionen Menschen. Bis 1975 hatte sich ihre Zahl auf 70 Millionen verdoppelt und gegenwärtig sind es 153 Millionen. Dieses Bevölkerungswachstum ist die eigentliche Quelle wirtschaftlicher Not und wachsender Umweltzerstörung. Es ergab sich daraus, dass eine traditionelle Gesellschaft mit der modernen Medizin und den technischen Fortschritten der modernen Landwirtschaft zusammentraf. Die durch die Textilindustrie getriebene Industrialisierung ist ein Hoffnungszeichen für das Land, auch wenn sie ausbeuterische Züge hat. 80% der Exporterlöse von Bangladesch stammen aus Textilien. 20 Millionen Menschen hängen von den Fabriken ab. Sie bieten vor allem den Frauen Arbeit. Das hat wesentlich dazu beigetragen, dass in dieser traditionellen Gesellschaft die Geburtenrate von 6 Kindern pro Frau auf 2,4 Kinder gefallen ist. Damit ist Bangladesch wirtschaftlich wesentlich weiter als Pakistan, Afghanistan oder die meisten afrikanischen Länder, wo überall aufgrund fehlender Modernisierung die Geburtenraten erschreckend hoch bleiben. Der Preis sind die niedrigen Löhne. Zwar nimmt Bangladesch bei den Textilausfuhren mittlerweile den 2. Platz nach China ein. Die Lohnkosten betragen nur 23 Cent gegenüber gut einem Dollar in China. Wo aber stünde Bangladesch ohne seine Textilindustrie? Jetzt hat es die realistische Chance, in seiner weiteren Entwicklung einen ähnlichen Weg zu gehen wie andere Länder des südöstlichen Asiens. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts konnte man die Geschichte der Welt grundsätzlich als lokale Geschichte großer Räume schreiben. Die ab und an durch äußere Einwirkungen, wie etwa die Völkerwanderung, beeinflusst wurde. Das ist seit dem Ende des 15. Jahrhunderts mit der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus und des Seewegs nach Indien durch Vasco da Gama vorbei. Die von Europa ausgehende technische und wissenschaftliche Revolution veränderte die ganze Welt und verschaffte Europa mitsamt seinen kolonialen Ablegern für 500 Jahre die kulturelle, wirtschaftliche, technische und militärische Vorherrschaft. Dies veränderte die Welt grundlegend, und zwar zum Besseren, auch wenn die Begleiterscheinungen zumeist nicht vornehm waren. Die Dominanz lag nicht in den Machtmitteln, sondern in einer Veränderung des Denkens, aus der sich erst die Machtmittel entwickelten. Es war derselbe Geist, der die Entdecker auf die Meere trieb, der zu Johannes Keplers und Galileos Entdeckungen führte, der die erste Dampfmaschine in Bewegung setzte, die Religion entmachtete und stufenweise demokratische Herrschaftsformen einführte. Diesem Geist verdankt die Menschheit nahezu alle wissenschaftlich-technischen Entwicklungen vom ersten Uhrwerk bis zur Analyse des menschlichen Genoms, den rapiden Anstieg des Lebensstandards, und der Lebenserwartung, die Fortschritte in der Medizin und den Anstieg der Weltbevölkerung von 450 Millionen auf 7,1 Milliarden, also auf das 16-fache in nur 500 Jahren. Europäische Zivilisation und europäische Wissenschaft und Technik senkten die Sterblichkeit in der Welt dramatisch und ermöglichten gleichzeitig eine große Bevölkerungsvermehrung durch gewaltige Steigerung von Ernteerträgen. Dieser Segen wurde aber für all jene Länder zum Fluch, in denen sich die fallende Sterblichkeit über längere Frist mit einer vormodern hohen Geburtenrate koppelte und heute noch koppelt. Für die Gegenwart gilt, die rückständigsten Gesellschaften haben die höchsten Geburtenraten. Ihr Bevölkerungswachstum überfordert nicht nur die schlecht verwalteten Ressourcen ihres eigenen Landes, sondern setzt weltweite Migrationsbewegungen in Gang, die zu neuen Spannungen führen. Die meisten Katastrophen der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart, gekennzeichnet durch die Stichworte Unterdrückung, Völkermord, Ausbeutung, Umweltzerstörung, wie auch der größte Teil von Hunger und Armut in der Welt, ergeben sich aus der Kombination einer vormodernen Geburtenrate mit einer zivilisationsbedingt gesunkenen Sterblichkeit. Die gesamte Welt ist heute, im Guten wie im Bösen, nur deshalb so, weil es Europa gab. Erst der von Europa ausgehende technische Fortschritt, ob es Anbaumethoden, Maschinen, Dünger oder Pflanzen sind, hat die Subsistenzbasis für die heutigen Bevölkerungszahlen geschaffen. Deshalb ist schon die Fragestellung sinnlos, ob die westlichen Industrieländer mehr Schaden oder mehr Nutzen für den Rest der Welt gestiftet haben. Die Kolonialherrschaft westlicher Länder über weite Teile der Welt war ein Instrument der Ausbeutung. Gleichwohl war am Ende der Kolonialzeit durchweg die Bevölkerung zahlreicher, die Sterblichkeit geringer und der Lebensstandard höher als an ihrem Beginn. Die koloniale Herrschaft der Europäer, die weite Teile der Welt umfasst hatte, kam zwischen 1945 und 1965 zu einem Ende. Die erheblichen Entwicklungsunterschiede in der Welt können mit der Kolonialherrschaft kaum noch erklärt werden. So hatten die britischen Kolonien in Afrika bei der Entlassung in die Unabhängigkeit durchweg ein funktionierendes Rechtssystem, eine funktionierende Verwaltung, eine brauchbare Infrastruktur und ein Sozialprodukt pro Kopf, das deutlich höher als zum Beispiel in Südkorea war. Für die Erfolge und Misserfolge eines jeden einzelnen Landes, das einmal unter Kolonialherrschaft stand, wäre eine eigene Geschichte zu schreiben. Die ehemaligen Kolonialmächte können dafür, im Positiven wie im Negativen, nach über einem halben Jahrhundert nicht mehr verantwortlich gemacht werden. Das zeigt die ganz unterschiedliche wirtschaftliche und soziale Entwicklung ehemaliger Kolonien. Die Staaten, die Völker und die Kulturkreise in der Welt gehen mit der Herausforderung des europäischen Einflusses der letzten 500 Jahre unterschiedlich um. Die Staaten Ostasiens werden wegen ihres Bildungsehrgeizes und Fleißes die westlichen Industriestaaten wahrscheinlich auf lange Sicht übertrumpfen und mit ihren eigenen Waffen schlagen. Über die weniger günstigen Verhältnisse in der islamischen Welt und deren kulturelle Ursachen ist schon einiges gesagt. Unsicher sind die Entwicklungsperspektiven für große Teile Afrikas. Hilfestellung muss sein. Aber nicht aus schlechtem Gewissen der abendländischen Staaten, sondern weil es einfach besser für die Welt ist, wenn möglichst viele Länder verantwortungsbewusst regiert und qualifiziert verwaltet werden. Dazu gehört auch, dass die Arbeitsbedingungen sowie die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse in jedem Land so reguliert werden, wie es seinen Interessen und seinem Entwicklungsstand entspricht. Das muss aus den Ländern selber kommen. Die vielen Milliarden Euro, die im letzten halben Jahrhundert an Entwicklungshilfe flossen, haben zum großen Teil eher dem Reichtum korrupter Eliten als der Entwicklung der Länder gedient. Ja, man kann sogar sagen, je weniger Geld floss, umso günstiger war die Entwicklung der betroffenen Länder. Die Verringerung wirtschaftlicher Ungleichheit zur entwickelten Welt ist die ureigene Aufgabe der Länder der Dritten Welt. Und sie können sie auch bewältigen, wenn sie ausreichend gut regiert werden und die kulturelle Einstellung ihrer Bevölkerung zur Aufgabe passt. Als positives Beispiel kann man hier den großen Aufstieg Vietnams nach der Befreiung zunächst von der Kolonialherrschaft und dann von der kommunistischen Planwirtschaft nennen. Negative Beispiele sind der beispiellose Niedergang Simbabwes unter einer korrupten Elite und leider auch die Entwicklung Südafrikas. Beide Länder haben so große natürliche Reichtümer, dass sie bei guter Regierung Musterstaaten für den gesamten afrikanischen Kontinent sein könnten.